Aber die Profitgier wurde allenthalben vom Juden auf das Schlaueste dahin ausgenutzt, dass sobald sich irgend an maßgebender Stelle ein Erwachen des Verständnisses, ein Aufflackern sittlicher Entrüstung meldete, also gleich deren Urheber durch Beteiligung am Goldregen, durch Mitnehmen bei einträglichen Geschäften derart gefügig gemacht wurden, dass solches erstes Aufblitzen erwachenden arischen Denkens also gleich in ein letztes Aufflackern der verhassten Denkkraft umgewandelt wurde. Wo aber die Depravierung nicht möglich war, da wusste hinwieder allüberall das glänzend funktionierende Zusammenspiel von Presse und öffentlicher Meinung dafür zu sorgen, dass diese Psychagogenkünste den Sieg über jeden Einzelnen spielend davontrugen, von jenem Volke, dessen Entartung und Verblödung nicht mehr oder trostloser noch niemals gewusst hatte, dass alles Gedeihen der arischen Menschheit vom Gedeihen und Hochkommen seiner schöpferischen Persönlichkeiten abhänge und mit deren Vernichtung mitvernichtet werde. Wir werden nicht nur am Beispiel Vater Lagardes, dessen Worte unsere Leser wohl mit Erstaunen auf dem ersten Blatte dieses Buches gefunden haben, sondern auch noch bei der wichtigsten Geldwesensregelung erfahren, wie immer wieder im entscheidenden Augenblick die rechten Männer dagewesen waren, wie sie aber auch immer wieder dank der Psychagogenkünste Zions, dank der arischen Stumpfheit, Denkunfähigkeit und Entartung wirkungs- und hoffnungslos abgewiesen und ausgeschaltet worden sind. Wehrte sich nun im Anbeginne niemand gegen die Zerlegung eines Betriebes in Besitzanteile, so konnte es nunmehr rasch gelingen, alle möglichen Gebiete der Industrie durch das wachsende Geldbedürfnis, durch nicht organische, sondern vorsätzlich geplante Vergrößerungen dahin zu bringen, dass die Geldgeber nicht wie früher als Gläubiger, sondern als Anteilhaber sich an dem Unternehmen beteiligten, welche Beteiligung im Grunde nichts als die Überlassung unverwendbaren baren Geldes an ein ertragreiches Unternehmen, sich dadurch dem geprellten Unternehmer unmerklich in Mitbesitz und Mitnutznießung am Ertrage, das heißt an den Früchten des Fleißes anderer, herauswuchs. So wussten denn die professionellen Geldverleiher, als welche wir die immer zahlreicheren Privatbanken anzusprechen haben, sich langsam aber sicher aus Gläubigern in Mitbesitzer von Unternehmungen zu verwandeln, ohne dass der Schaffende sich der Ungeheuerlichkeit und Sinnlosigkeit dieses Vorganges auch nur im Entferntesten bewusst geworden wäre. Aber nach dem Grundsatz, präge für die ungewohnteste Sache ein durch häufigen Gebrauch zur Gewohnheit werdendes Wort, gelang es hier wie überall den Weisen von Zion, Ungeheuerlichkeiten dem beschwätzbaren Volke als selbstverständliche Gegebenheiten aufzuschwatzen, durch die langsam aber sicher alles Selbstgeschaffene diesem Volke genommen wurde. Man denke nur an Worte des heutigen Judenweltschwindels wie Reparationen, Sanktionen, Sanierung, vergleiche sie mit älteren wie Syndikat, Aktie und Risikoprämie. Und man wird die alte, schon Leibniz bekannte Wahrheit bewährt finden, dass man Dinge mit Fremdworten sagen und den Menschen aufschwatzen kann, die in unserer guten deutschen Sprache gesagt unschwer als bedenklich, als unbeweisbar, ja als gut erfundener Schwindel entlarvt werden würden. Hießen aber in der Tat Aktien etwa, zwar umständlich, dafür aber umso verständlicher, Warenerzeugungsbetriebsanteilsscheine, würde doch so mancher im Beginne dieser schönen Einführung stutzig geworden sein und die paar selbstständigen Köpfe hätten angefangen nachzudenken, was bekanntlich so oft der Anfang vom Ende einer Einführung zu sein vermag. Dass es demnach unmöglich ist, das Spiel mit diesen Anteilen zu verhindern, wenn sie einmal vorhanden sind, ist klar. Das ist der Fluch der Schwindeleinrichtungen, dass sie fortzeugend Schwindel müssen gebären, könnte man frei nach Schiller zitieren. Und die Erlösung kann hier, wie überall, eben nur in der Ausrottung des Übels, nicht aber im halben und unwirksamen Stutzen und Beschneiden bestehen, soll sie eine wirkliche, dauernde und endgültige sein und bleiben. Das alles nicht erkannt zu haben, ist eben die Schuld der angeborenen Unfähigkeit, in Geld- und Wirtschaftsdingen selber zu denken, der Faulheit, der Gleichgültigkeit, des verloren gegangenen sittlichen Halts, die der Arier heute zu büßen hat. War es mithin möglich geworden, gewöhnlich in der dritten Generation, alte Betriebe in Aktiengesellschaften zu verwandeln, bei denen der ursprüngliche Besitzer vorerst blieb, um allmählich durch Vergrößerung, das heißt durch Ausgabe von jungen Aktien, in seinem Aktienbesitz immer mehr geschwächt und endlich das geheime Ziel der Banken völlig an die Wand gedrückt und in seinem eigenen Unternehmen machtlos geworden zu sein, die Banken verlangen zumeist, dass das Stimmrecht der außenstehenden Aktionäre ihnen zugesprochen werde. So verlor er bald die Lust, gleichsam nur der Direktor im ererbten Betriebe zu sein, und da ihm ja seine Aktien den Anteil am Gewinne sicherten, zog er sich zumeist verbittert zurück, um einen wirklichen Direktor, das heißt bezahlten Beamten, die Leitung zu überlassen, wodurch das jüdische Ziel, vollkommene Mechanisierung, erreicht war und die Beweglichen nunmehr zu unumschränkten Herren eines vom fremden Schöpfergeiste entstandenen Betriebes geworden waren. Aber nunmehr konnte zum Verhängnisse für das gesamte Wirtschaftsleben auch gleich bei der Begründung die Umdrehung des geistig-wirtschaftlichen Prozesses praktiziert werden. Nunmehr konnte ein Unternehmen ins Leben treten dadurch, dass eine Herstellung gewisser Waren als rentabel errechnet wurde, wo das zur Begründung nötige Geld vorerst gezeichnet werden konnte, um dann in Aktien aufgeteilt zustande gebracht zu werden, worauf eine Fabrik gebaut, Arbeiter angeworben, Beamte eingestellt und Direktoren eingesetzt werden konnten, worauf der errechnete, aber nicht organisch gewachsene und gewordene Betrieb in Tätigkeit gesetzt werden konnte. Dieser nicht vom fassenden Geiste ins Leben gerufene, sondern errechnete und mosaikhaft zustande gekommene Betrieb war das Ergebnis der Umdrehung jener Pfeilrichtung des Denkens, die vorerst im organischen Stadium vom Schaffen zum Gewinn vorrückte, hier umgekehrterweise vom Gelde, vom ziffernhaft Errechneten zur Gestaltung hinabgelangte, so die gesamte Entlebendigung unserer Wirtschaft vorbereitend. Diese Umkehrung der Pfeilrichtung des wirtschaftlichen Denkens hatte auf sozialpolitischem Gebiete die unmittelbare Folge, dass die Arbeit, ein Posten unter vielen anderen, errechenbar in Addition und Multiplikation zur Ware neben den übrigen Waren- und Anschaffungsposten herabentwürdigt wurde, worauf denn die jüdische Auffassung von der Arbeit als Ware neben den sämtlichen übrigen sich unbehindert, weil diesem Wirtschaftswesen entsprechend einbürgern konnte. Und Arbeit ist Ware, ist der Gedankengang und das dazugehörige Weltbild, wie es der sekundärbewegliche Judengeist der Welt aufzuzwingen begonnen hatte, wie es auch in der Auffassung vom Arbeiter und seinem durch Streiks zu regelnden Lohnforderungen bei der Lehre des Marx zum Ausdruck kam.